dem neuen Geschlecht finden den Weg unser eiserne Frecht. Der Heimat zum Schutz des Versturm und Vergangen. Glaube an Deutschland, der Held unser Mann. Reißt es der Tod uns in das Land. Wir treffen dich, Enkeland. Wir brechen den Löwen, den Gliedern.